Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Und das noch bis 6 Uhr im Studio weiterhin Karl Lippegaus auf der Suche nach dem Canterbury Sound. Thank you. winter time is when I think about the buzz, the buzz. But of course, I do all the things all the year round. Soft Machine stürzten sich, Zitat, in die Improvisation, wo man sich viele falsche Töne erlauben kann. Das war das Erbe des Jazz, sagte David Allen, ihr erster Gitarrist. Das Experimentieren mit ungeraden Metren wurde ein wichtiger Bestandteil der Arbeit für den Organisten Mike Rattledge. Mike sagte, er sei zum ersten Mal damit konfrontiert worden beim Hören Olivier Messiaens. Obgleich sie auch viel früher immer schon in der Musikgeschichte auftauchten, vor allem auch in dem, was man eine Zeit lang primitive Musik nannte. Doch Messiaens war für Rattledge der erste Komponist, der viel über ungerade Esther's Nose Job für die französische ORTF. Im August treten sie beim belgischen Bilzen Festival auf. Der Organist Dave Stewart freundet sich mit dem Gitarristen Steve Hillage in Canterbury Ende der 60er Jahre an. Im Roebuck, einem Club an der Tottenham Court Road in London, spürt ein Talentsucher der Plattenfirma Derham das Trio von Dave Stewart auf, das sich den Namen Egg verliehen hatte, das Ei. Der magere Vorschuss des Plattenlabels finanziert gerade mal das Minimum, das die drei brauchen. Sie können dadurch einen Transporter kaufen und eine Hammond-Orgel. Thank you. I Will Be Absorbed aus dem Debütalbum der britischen Gruppe Egg mit ihrem Organisten Dave Stewart. Dave hört anfangs viel Procol Harum und The Nice, doch dann entdeckt er bald die musikalisch abenteuerlichen Aspekte bei Mike Ratledge. Ein Wah-Wah-Pedal von Schaller, ich hatte auch mal eins, und ein Duo-Fuzz-Pedal von Rose Morris. Das waren die Hilfsmittel, um den Ratledge-Sound an der Orgel zu imitieren. Im flüssigen Stil eines Jazzmusikers flogen Mikes Finger über die Tastatur. Ein Virtuose, dem die Dinge leicht zu fallen schienen. Dave Sinclair von Caravan fand Dave Stewart ebenfalls interessant als Keyboarder. Seinen Stil fand er zarter, geschliffener, melodischer als den von Ratledge. Dave Sinclair oder David Sinclair war der herausragende Solist bei der Canterbury-Gruppe Caravan. Ich war im Grunde immer ein Solitär. Als Junge hatte ich echte Probleme, mich dem Schulsystem anzupassen. Immer hatte ich das Gefühl, man wollte uns eine Form, ein Modell aufzwingen, um aus uns zukünftige Steuerberater oder sowas Schreckliches zu machen. Das war nicht das, was ich mir für mein Leben vorstellte. Nur die Musik, die hat mir wirklich Freude bereitet, ohne mir sicher zu sein, darin eine Art Berufung zu sehen. Caravan aus ihrem Album In the Land of Grey and Pink mit David Sinclair. Funny how it's clearer now, you're me. We'll be together all the time. Guten Organisten bestand in Canterbury offenbar kein Mangel. Wir hörten zuletzt Dave Stewart und hier David Sinclair mit Caravan aus ihrem Album In the Land of Grey and Pink. Und jetzt noch einmal zurück zu Egg, der Band von Dave Stewart. Auf ihrem Debütalbum gab es ein Stück mit dem schönen Titel Seven is a Jolly Good Time oder Wie schön es ist, zusammen einen Siebener zu spielen. Wir sprachen eben über die ungeraden Metren, die sogenannten ungeraden. While Growing My Hair ist ganz klar beeinflusst von Soft Machine, I Will Be Absorbed, das wir eben hörten, hat mehr mit Jazz zu tun. Kurz, eine neue Form von Rockmusik, die sich auch von Einflüssen aus der zeitgenössischen Musik nähren kann. In der Zeitschrift Melody Maker, die in London erscheint, setzt sich der Kritiker Richard Williams, zuletzt künstlerischer Leiter des Berliner Jazzfests, massiv für das Trio Egg um Dave Stewart ein. Das Debütalbum verkauft sich immerhin auf Anhieb 6000 Mal und deshalb können Sie auch bald die zweite Langspielplatte aufnehmen. Sie heißt The Polite Force. Trio-Egg um den Organisten Dave Stewart, der uns später wieder begegnen wird als Mitglied der Gruppe Hatfield and the North. Jetzt sind wir im September 1969 und David Allens Gruppe Gong nimmt ihr Album Magic Brother in Paris auf. Und zu dieser Session werden auch Free-Jazz-Musiker wie der Bassist Bar Phillips und der Pianist Burton Green eingeladen. Es ist aber mehr ein Soloalbum David Allens um seine Lieder herum, mehr als eine Platte von Gong. Die besteigen am Dienstag, den 28. Oktober 1969 um 5 Uhr morgens in Belgien die große Bühne in einem riesigen Zelt beim heute legendären Amougie-Festival, wo auch Soft Machine und das Art Ensemble of Chicago auftreten und wo als Zeremonienmeister Frank Zappa agiert, der mit jeder der Bands spielt. Da ist er die große Ausnahme. And now is the moment at 5 to 3 a.m., for which you've chosen to deprive yourselves of sleep. Hello! Banana! Picture like me. Down, down about it. Some dog's breakfast all the local me. Smoking on the tea leaves on me family tree. Oh, my friend a Twiddledum and Twiddledee. Lots of lovely benches on me old school kneecap. Oh, hand me a dahlia. We're going to Australia. Me life's been a failure. She's turned me down. Soon I'll be waltzing on the old gold sand. Everything to love and to understand. Oh, pass me the parsley and me 99. Ain't nothing nasty gonna pass my lips. Australia, me life's been a failure. She's turned me down. Oh, soon be waltzing the old gold sand. Everything too lovely to understand. Oh, pass me the parsley and me 99 chip. Ain't nothing nasty gonna pass my lip. Oh, and die Briten sind berühmt für ihre Exzentrika, aber der exzentrischste der Canterbury-Clique war David Allen. Hier hörten wir ihn mit seinem Song Fred the Fish. Robert Wyatt, der aus der Gruppe Soft Machine gedrängt wurde, weil sein Beitrag zu wenig Jazz enthielt, war in Wahrheit derjenige gewesen, der seine Kollegen Mike Rutledge und Hugh Hopper überhaupt zum Jazz gebracht hat und ihnen vorgeschlagen hat, eine Bläsergruppe zum Trio als Erweiterung hinzuzufügen. Gesagt, getan. Man holte sich die drei Bläser der Keith Tippett Group, Mark Cherrick Cornett, Nick Evans Posaune und Elton Dean als Saxophon und Saxello. Später kam auch noch Lynn Dobson als Saxophonist und Flötist dazu. Und gerade erst hatte die Band um den Pianisten Keith Tippett ihr erstes Werk eingespielt für das Marmalade-Plattenlabel von Giorgio Gomelski. 1975 blickte der Kritiker Ian MacDonald im New Musical Express auf diese Phase zurück und nannte sie die beste der ganzen Karriere von Soft Machine und eines der unglaublichsten Live-Erlebnisse jener Epoche. Wyatt erklärte später, man habe nicht die Finanzen gehabt, um das Sextett bzw. Septett zu unterhalten. Rutledge fand die Musik insgesamt entweder zu rigide oder zu harmonisch. zu viert sei man besser in der Lage, ein harmonisches Gleichgewicht zu erzielen. Zwischen Mike, Hugh und Robert gab es sowas wie eine chemische Unvereinbarkeit in einem sehr angespannten Verhältnis, erinnert sich der Saxophonist Lynn Dobson. Aber es war genau diese Spannung, die den berühmten Funken produzierte. Als Robert fortging und dann Mike, der für mich eine Schlüsselfigur in Soft Machine war, da versüßte das den ganzen Sound. Er ähnelte jetzt mehr dem, was um sie herum passierte, dieser ganze Jazzrock, während Soft Machine eigentlich keinen Jazzrock machten. Es war etwas völlig anderes. Sagen wir eher Rock-Jazz, was nicht dasselbe ist. Thank you. Soft Machine Saxophonist Elton Dean aus seinem Soloalbum Just Us vom Mai 1971 mit Mark Cherrick, Neville Whitehead, an den Drums der phänomenale Phil Howard, der zukünftige Schlagzeuger bei Soft Machine, Mike Rutledge an den Keyboards, Roy Babington Bass. Kevin Ayers and the Whole World waren eine radikale Gruppe mit einem harten Kern, einer Band von wilden, unabhängigen Freidenkern, erinnert sich rückblickend Steve Lake. Jeder zielte in eine andere Richtung, es war sehr Canterburyisch. Ich mag sehr die Momente, wo die Songs implodieren oder explodieren, um Platz frei zu machen für total spontane Kollektivimprovisationen. Die Sequenzen, wo das passiert, sind meiner Meinung nach sehr unterschätzt worden. Die Platte hat kaum angefangen, da sind sie schon dabei, die Songs auseinanderzunehmen. Kevin Ayers hat sich als Songschreiber porträtiert, der Soft Machine verließ, um zu simpleren Formen zurückzufinden. Ich halte das bei der Faktenlage für zu simpel, schreibt Steve Lake. Sie brauchen sich hier nicht vor vermeintlich erfinderischeren Kollegen zu verstecken, was offene Form betrifft. Kevin Ayers and the Whole World aus ihrem Album Shooting at the Moon. The people